Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, zum letzten Mal geweint habe ich als. Also meine Frage an euch, wann habt ihr zum letzten Mal geweint? Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, meine Telefonnummer, unter der ihr mich erreichen könnt, 0180-5678-111. Und bevor wir beginnen, möchte ich noch einen Satz, ein paar Sätze zur gestrigen Sendung sagen. Und zwar geht es um das Gespräch mit Mevete und das Schicksal von Mevete. Das, was ich gestern zu hören bekommen habe hier in dem Gespräch mit Mevete, war für mich mit das Erschütterndste überhaupt, was ich hier in dieser Sendung schon gehört habe. Ich möchte euch darüber informieren, dass wir, 1 Live und der WDR, unsere Redaktion und unsere Psychologen sich um diesen Fall kümmern, um Mevete kümmern. Und ich halte euch auf dem Laufenden, was aus diesem Fall wird und wie sich alles weiterentwickelt. Das zu gestern und wir beginnen heute Nacht mit Peter und Peter ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo. Ich wollte das erstmal nicht deine Show loben, sondern deine T-Shirts von Huma, die finde ich spitze. Dankeschön. Ich bin absoluter Simpsons-Fan. Das ist schön. Aber jetzt im Thema. Ja. Ich habe das letzte Mal geweint, als der erste FC Köln abgestiegen ist. Ja, zum Lachen. Nein. Nicht so. Nein, das ist überhaupt nicht zum Lachen. Das tue ich auch hier. Ja, es war sehr traurig. Es war auf Schalke und in Bielefeld, die zwei wichtigsten Auswärtsspiele damals, kurz vorm Ende. Und unter anderem auf Schalke hat Köln ein Handspiel auf der Linie, sozusagen ein Tor, nicht bekommen. Was eine absolute Frechheit war und in Bielefeld war es dann endgültig klar und war eine bittere Zeit. Und ja, gestatte, dass ich da so ein bisschen leger reagiere als Nicht-Fußball-Fan, ja. Kommt mir das etwas bizarr vor, gelinde ja, ausgedrückt, dass man da... Ja, ich meinen Freunden auch oft gesagt, da gibt es einige, die keine Fußball-Fans sind. Nein, aber die absolut nicht verstehen. Ich kann ja verstehen, wenn man Fußball-Fan ist, dass man da, enttäuscht ist und so, aber dass man darüber weint... Das ja, so. Du musst dir vorstellen, dass das ein jahrelanger Prozess ist. Mhm. Man steigert sich in eine Mannschaft rein, das heißt, man macht nicht sein Leben, sondern einfach ja die Stimmung und den Abend davon abhängig. Man feiert, wenn sie gewonnen haben, man ist traurig, wenn sie verloren haben und wenn man dann so völlig unberechtigt und ja unverdient, weil einige Mannschaften schlechter waren, dann absteigt und sozusagen der Untergang damit angefangen hat. Wie wichtig, welche Stellung nimmt denn der erste FC in deinem Leben ein? Ja, welche Stellung? Ich weiß nicht. Eine ganz wichtige offensichtlich, ne? Ja, im Prinzip ja, ich würde sagen dritte, nach dem persönlichen Familienleben und nach der beruflichen Zukunft direkt an dritter Stelle. Das ist mein wichtigstes Hobby. Wie lange schon? Seit 6-7 Jahren. Seit 6-7 Jahren? Ja, ja, seit ich denken kann eigentlich. Also. Wo hast du da eigentlich geweint? Wo genau war das? Auf der Tribüne. In der Gastkurve in Bielefeld saß ich noch eine halbe Stunde nach Spielende. Ein paar Spieler sind nochmal rausgekommen. Und haben einige Jungs mit dir zusammen da geheult? Ja, Fans habe ich da nicht richtig beachtet. Einige Spieler unter anderem auch. Du kennst du ja bestimmt auch viele andere 150-prozentige Fans vom ersten FC. Ja, klar. Sind die dann auch so gepolt wie du, dass die in dem Fall dann auch geweint haben? Oder so krass ist es dann doch nicht abgegangen bei denen? Ja, also unter meinem Freundeskreis sind zwei Leute, zwei Freunde, der Rainer und der Sven, mit denen gehe ich halt immer ins Stadion. Und die waren auch extrem traurig. Ob die jetzt geweint haben, wie gesagt, das habe ich in der Situation gar nicht realisieren können, weil es einfach so eine kleine Welt halt zusammengebrochen ist. Und aber du schämst dich dieser Tränen nicht? Ach, um Gottes Willen, das ist mein wichtiges Hobby. Mein Gott, ich habe auch ehrlich gesagt nicht mehr geweint. Ich habe am Abend danach auch mich ganz schön zuschüttet. Und wie so viele Fans wahrscheinlich. Und auch mich übergeben danach. Also es kam noch schlimmer. Aber Peter, nehmen wir es mal einfach an. Du würdest vor die schlimme Frage gestellt. Meine Freundin oder der erste FC Köln? Ja, dann meine Freundin, als meine so. Das beruhigt mich dann ja doch. Da muss man ja schon im Leben und daneben leben, weil das ist ja nicht mein Leben. Ja. Da muss man unterscheiden zwischen meinem Leben und meinem Hobby. Ja. Dass ich den. Dann ist alles im grünen Bereich, finde ich okay. Wenn du jetzt gesagt hättest, er ist jetzt zu Köln, dann hätte ich gesagt, da stimmt was nicht mit Peter. Nee, wie sind deine Prognosen? Meine Prognosen? Ja, ich bete und hoffe um den Aufstieg. Ich glaube es nicht mehr dieses Jahr. Aber absteigen in die Regionalliga werden sie auf gar keinen Fall. Wer sollte den Verein denn trainieren, deine Auffassung? Peter Neururer. Peter Neururer ist unser Mann, den wir mal hatten, mit dem alles gut gelaufen ist. und er sollte wiederkommen. Nichts gegen Schuster, ist ein guter Trainer, ja, und war ein Spitzenspieler. Gibt es Spieler, die du, ja, gibt es Spieler, die du dir auch im ersten FC wünschen würdest? Spezielle Spieler gibt es einige, zum Beispiel alle, die jetzt dieses Jahr wegen dem Abstieg weggegangen sind. Mhm. Also Marc und Toni Polster und Pablo Thiam sein, die jetzt weiterhin Spitzenleistungen anderen Vereinen bringen. Aber viel schlimmer ist halt, dass die Mannschaft völlig falsch mit irgendwelchen Leuten neu zusammengekauft werden musste, die halt auch in der zweiten Liga spielen wollten. Das ist aber wahrscheinlich auch ein Problem des Präsidiums, ne? Ja, unter anderem, obwohl, ja, das ist halt die gemeinsame Abstimmung zwischen Trainer und Publikum. Herr Rühl und Herr Köstner von Unterhaching haben uns halt zusammen kaputt gemacht. Mhm. Die wollten einfach in der ersten Liga groß werden und sind dann, haben den ersten FC Köln einfach in die Scheiße gesetzt. Also da ich natürlich Köln-Patriot bin, drücke ich dir und uns gemeinsam die Daumen, dass der erste FC Köln wieder ein bisschen nach oben steigt. Ja, ja, mache ich. Damit du nicht mehr weinen musst, Peter. Alles klar. Bitte. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Meine Lieben, unser Thema heute Nacht heißt, das letzte Mal geweint habe ich als... Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Frage daraus, wann habt ihr zum ersten Mal geweint? Zum letzten Mal geweint? Vielleicht bei einem sehr traurigen Anlass, vielleicht aber auch bei einem eher sehr glücklichen Anlass oder bei einem schrägen Anlass, was auch immer. Wenn ihr mir das erzählen wollt, meine Telefonnummer, unter der ihr mich erreicht, hier im Studio, 0180 5678 111 und die Faxnummer lautet 0180 5678 110. Und jetzt bin ich gespannt auf David und der ist 17 Jahre alt. Hallo. David, hallo. Erstmal ein großes Lob an deine Sendung. Vielen Dank. Und mein Thema ist, das letzte Mal habe ich geweint vor 3 Tagen, weil ich meinen besten Freund durch gerichtlichen Kram verloren habe. Durch gerichtlichen Kram? Ja, das was war, heißt das? Das war so, das ist länger her, das ist 1. Mai. Mhm. Da, Tante im Mai war das. Mhm. Und da haben wir ein bisschen was getrunken. Und da, meine Eltern sind getrennt und die hatten Streit, die haben sich da auch getroffen. Mhm. Und dadurch bin ich ziemlich in Rage geraten. Und ja, da hat mich so ein bisschen an Autos vergriffen, was ich auch sehr bereut habe. Du hast die demoliert, oder was? Ja, und wurde ich auch polizeilich erfasst. Mhm. Und ja, er ist nicht zu einer Anzeige gekommen, sondern wir mussten Sozialstunden machen. Mhm. Wie viel? Ich musste 20 machen. Mhm. Was hast du gemacht? Bitte? Was hast du gemacht? Wie jetzt? Was du, wo du was gemacht hast? Wo ich die Sozialstunde? Ja, genau. Im Tierheim. Im Tierheim, ja. Und ja, ich habe es abgelegt, mein Freund Fabian nicht. Mhm. Und jetzt ist er zu einer gerichtlichen Verhandlung gekommen. Also er hat sich geweigert, das zu machen, oder wie? Ja, er hat keine Lust gehabt, weil er auch ziemlich, so gesagt, abgestürzt ist, weil er kifft ziemlich viel. Mhm. Hatte er auch 20 Stunden bekommen? Ich meine ja, oder 24, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Okay, er hat sich also geweigert, das zu machen. Und wie ging es weiter? Ja, und jetzt bin ich aufgefordert worden, vom Amtsgericht eine Aussage gegen ihn zu machen. Mhm. Und da habe ich mit ihm gesprochen, also wenn du gegen mich aussagst, dann ist es vorbei mit unserer Freundschaft. Nur, was soll ich jetzt machen? Ich muss aussagen, sonst geht halt nicht. Mhm. Hast du ihm gesagt? Ja. Mhm. Und das hat er irgendwie nicht so richtig verstanden. Und dann habe ich jetzt auch jetzt später erfahren, dass er von unserem Telefon aus, Haustelefon, 090er-Nummern angerufen hat. Also du hast gegen ihn ausgesagt? Nee, muss ich noch. Musst du noch? Mhm. Und wieso hast du ihn vor 3 Tagen verloren? Ja, durch den Anruf, wo ich gesagt habe... Du willst gegen ihn aussagen? Nee, ich muss ja. Mhm, ja. Wie war dieses Telefonat? Beschreib das mal. Ja, zuerst habe ich ihn drauf angesprochen, wegen der 090er-Nummern. Mhm. Und da hat er gesagt, er könnte sich nicht mehr dran erinnern, weil er was geraucht hat. Mhm. Dann habe ich ihn jetzt drauf angesprochen, ob er auch einen Brief vom Amtsgericht gekriegt hat. Ist das denn ganz klar, dass er der Schuldige ist, dass er diese Nummern gewählt hat? Ja, wir haben uns das auflisten lassen. Mhm. Ja gut, das könnte ja auch jemand anders gewählt haben in eurem Haushalt. Ja, wir sind nur 2 Leute. Mhm. Meine Mutter und ich. Mhm. Ja, das sind auch 700 Mark, die er uns jetzt schuldet. Okay, das hat er abgestritten und hat gesagt, er war bekifft. Er weiß es nicht mehr. Mhm. Gab es denn überhaupt eine Möglichkeit, dass er alleine bei euch in der Wohnung war, dass er es hätte machen können? Ja, meine Mutter, die hatte vor kurzem noch einen Freund. Mhm. Und die war bei ihrem Freund und ich musste am nächsten Tag, das war ein Freitag, Sozialstunden machen. Mhm. Und da war ich auch um 10:30 im Bett. Mhm. Und dann haben wir die Telekom angerufen. Mhm. Ja, und das ging von... Ich glaube, kurz nach 12 bis Da war er also auch bei euch in der Wohnung? Ja. So, jetzt hast du ihm das gesagt, so am Telefon. Wie hat er dich beschimpft oder hat er gesagt, ich bin absolut enttäuscht von dir, David? Oder? Ja, so ähnlich. Und da hast du direkt am Telefon angefangen zu weinen oder hinterher? Ja, hinterher. Weil ich kenne den auch, da haben wir im Sandkasten gespielt. Also es ist für dich schon ein wichtiger Freund, ein enger Freund. Weil wir haben auch viel Scheiß gebaut. Und ja. In 2 Tagen, sagst du, ist jetzt die Anhörung. Nee, am 27. Am 27. Das ist ja noch eine Weile hin, da wird ja sicher sehr mulmig sein, ne? Ah. Und hältst du es für möglich, dass du deine Meinung nochmal revidierst? Nee, ich kann nichts dazu sagen, weil ich will ihn nicht reinreiten, ich will mich nicht reinreiten. Weil ja gut, aber wenn du reitest ihn ja jetzt rein, weil du aussagst. Ja, aber es ist sicher in Ordnung, dass du es machst. Ich will das jetzt nicht so darstellen, dass es nicht in Ordnung ist. Aber du musst dich halt für die eine oder andere Seite entscheiden. Du hast dich ja eigentlich auch schon entschieden. Ne? Ja. Ja, ich war ja auch nicht ganz unschuldig an der Sache. Also, David, um es klarzustellen, ich finde es richtig, dass du das machst. Ich finde es völlig beknackt von ihm, dass er die Sozialstunden nicht abgeleistet hat. Dann wäre die Sache aus der Welt geschaffen. Ja. Und wenn er dann auch noch das Vertrauen missbraucht und auf eure Kosten die 090er-Nummern anruft, hat er auch mal eine kräftige Strafe verdient. Vielleicht bringt ihn das ja zur Vernunft oder vielleicht kommt da auch ein Einsehen, wenn er merkt, wie er sich jetzt da reinreitet durch sein Verhalten. Ich finde es in Ordnung. Ich finde auch, dass du kein schlechtes Gewissen haben brauchst. Dennoch verstehe ich es natürlich, dass du da auch ein bisschen Herzschmerz hast, deinen Freund jetzt vielleicht da deshalb zu verlieren. Ja. Also am 27. Zieh das so durch, finde ich in Ordnung. Und vielleicht ergibt sich ja doch nach einer gewissen Zeit, wenn ein bisschen Gras drüber gewachsen ist, ein Neuanfang auch für die Freundschaft. Ja, das glaube ich nicht, weil er so energisch dazu gesagt hat, dann ist mit unserer Freundschaft Schluss. Gut, in dem Moment war er sehr emotional. Lass erstmal ein bisschen Zeit vergehen, vielleicht gibt es eine Chance. Und wenn nicht, dann war es das halt dann auch nicht in der Beziehung. Danke für deinen Anruf, David. Alles klar. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Tanja und Tanja ist 25 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Tanja. Wann hast du das letzte Mal geweint? Ja, ungefähr von einer guten Stunde. Von einer guten Stunde? Und zwar aus einer großen enttäuschten Liebe und aus einer gehörigen Portion Wut auch noch dabei. Was ist passiert? Ich habe vor einer guten Woche erfahren, dass mein Freund seit 4 Wochen fremd geht und ich weiß es offiziell gar nicht. Ich darf es nicht wissen, weil sein bester Freund mir das erzählt hat. Wie lange seid ihr zusammen schon? 2 Jahre. 2 Jahre. Seit 4 Wochen geht er fremd? Seit 4 Wochen, ja. Mit wem? Mit einer Arbeitskollegin. Und sein bester Freund hat es dir anvertraut? Ja, weil er gesagt hat, jetzt reicht es. Du liegst mir am Herzen und das ist eine Schweinerei, was er da für eine Nummer abzieht und es reicht jetzt. Aber sag ihm nicht, dass du es von mir weißt und ich habe keine andere Möglichkeit, es sonst rauszubekommen. Und ich bin so wütend, weil... Das hast du also gerade heute Abend erfahren? Oder wie? Ich weiß es jetzt seit einer Woche. Ja. Aber spitzt sich jetzt so langsam zu, weil er heute Abend oder den ganzen Tag mit der guten Frau unterwegs war und heute Abend angerufen hat auch noch und ich wusste, dass sie dabei war und es reicht langsam. Du erwägst natürlich, ihn damit zu konfrontieren. Ja, natürlich. Natürlich, du musst es auch tun. Ja, aber ich möchte auch sein, das ist eine langjährige Freundschaft zu seinem besten Freund. Ich möchte ihn natürlich auch nicht reinreißen. Ich habe aber auch gerade darüber nachgedacht, was motiviert eigentlich den Freund, das dir zu sagen? Hat der Freund darüber erzählt, ob er mit deinem Freund darüber schon gesprochen hat? Ich hatte ihn auch darüber danach gefragt. Also er hat ihm wohl gesagt, geh zu Tanja zurück, da bist du besser aufgehoben. Aber er kann sich auch gegen ihn nicht so ganz durchsetzen. Das ist das Problem. Also ich finde schon, wenn er dir das schon sagt, dass du dann auch ein Recht hast, dieses offiziell zu wissen. Und letztendlich es dann auch rauskommen darf, von wem du es weißt. Denn somit richtet er ja noch mehr Schaden an. Er bringt dich in eine unglaublich emotionale Situation und verlangt von dir quasi noch, dass du nicht sagen sollst, woher du das weißt. Ja, natürlich. Denn so kann... Aber ich bin ja wenigstens froh, dass ich es weiß. Und ich habe gedacht, du hast ja immer so tolle Tipps auf Lager, wie man es hintenrum noch irgendwie rausbekommen könnte oder wie man sonst irgendeine Idee dazu. Weil ich möchte den wirklich nicht reinreißen. Wir haben uns immer gut verstanden auch und das wäre wirklich schade drum. Also es ist eine Arbeitskollegin. Ja. Mhm. Kennst du denn sonst irgendwelche Leute noch aus dem Umfeld, aus deinem Arbeitsumfeld? Ja. Mhm. Ich kenne sie schon, also aber nicht so, dass ich jetzt mit denen telefonieren würde, großartig, mhm, oder so von sehen halt. Du bist letztendlich deinem Freund ja auch gar keine Rechenschaft schuldig, woher du das weißt. Du sagst einfach, du weißt es, man hat es dir erzählt. Ja, das Problem ist nur, offiziell ist es wohl da auch erst rausgekommen, als die ganze Meute letzte Woche auf einer großen Party war, die allerdings 6 Fahrtstunden von hier stattgefunden hat. Also, ich kann es nur von 2 Leuten haben. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Auf einer Party? Ja, hat eine Party stattgefunden, die sehr weit von unserem Zuhause halt war. Mhm. Und da ist es eben erst rausgekommen, dass er eine neue Freundin hat. Und warum können das jetzt nur 2 Leute wissen? Es waren eben nur 2 Leute, die mich auch kennen, dabei. Auf der Party. Mhm. Und es kann dann eben nur von denen gekommen sein. Mhm. Mhm. Und das ist so eine Wut bei mir im Bauch. Naja, klar. Die Wut größer als die ganze Enttäuschung dabei, klar, weil ich überhaupt nicht weiß, ich laufe vor eine Wand und ich kann nichts tun. Mhm. Hast du diesem Freund von deinem Freund, hast du mit dem auch darüber gesprochen, was passieren könnte, wenn du es doch sagst, von wem du es weißt? Ja, er sagte, dann kündigt er mir die Freundschaft. Mhm. Wäre das so schlimm? Es würde mir schon wehtun. Weil tut es ihm weh? Das ist entscheidend. Ja, ihm wird es auf jeden Fall auch wehtun, natürlich. Mm, mm, mm. Also, Tanja, ich würde zuallererst jetzt diesen Mann zur Rechenschaft ziehen, also deinen Freund. Und würde mich auch gar nicht erstmal groß auf eine Diskussion einlassen, woher du das weißt. Er hat sich jetzt erstmal zu rechtfertigen. Wenn dieses jetzt so konstruiert wird von ihm, woher das zu dir gesickert sein könnte, dann ist es halt jetzt so passiert, dann ist es so, basta. Ich würde mir da wirklich nicht einen großen Kopf machen. Du bist die Betrogene im Moment und du hast das Recht, auf den Tisch zu hauen und ihm zu sagen, hier, ich habe erfahren, so und so und so und so. Rechtfertige dich bitte, sage etwas dazu. Ich habe ihn ja schon mal drauf angesprochen, gestern noch am Telefon, und habe gesagt, hier, so und so sieht's aus, ich habe das Gefühl, das und da ist doch irgendwas. Ach, du hast es schon angedeutet. Und versprich mir, dass du nie fremdgehen wirst, und er hat es mir versprochen und ich habe gedacht, jetzt guckst du mal, wie weit du gehen kannst. Mhm. Und habe ihm das Versprechen selbst beim Leben seines Sohnes abgenommen. Und da frage ich mich, was ist das für ein Schwein? Er hat beim Leben seines Sohnes versprochen, er geht nicht fremd. Und du bist ganz sicher, dass er heute mit dieser Frau auch wieder unterwegs ist? 200%ig. 200%ig. Ja. Dann frage ich mich nur noch, warum du zögerst, Tanja. Du musst dich so schnell wie möglich mit dem treffen und letztendlich das ganze Ding beenden. Und ihm das wirklich auf den Tisch knallen. Weiß ich auch, aber ich hasse Streit. Ich denke immer noch, und vor allem, wenn ich jetzt einfach sage, okay, die Sache ist für mich ausgestanden, ich trenne mich von dir, ohne Angabe von Gründen, dass ich eben den Freund nicht mit reinziehe, den anderen, dann denke ich auch noch, da hat der ja noch ein gutes Gefühl dabei, weil er nicht mal ein schlechtes Gewissen hat. Eben, nein, würde ich nicht machen. Also, ich sage es jetzt nochmal, aufgrund der Tatsache, dass der Freund dir das erzählt hat, muss er auch damit rechnen, dass das irgendwie dann so rauskommt. Und ich finde es auch völlig in Ordnung. Dein Freund verhält sich so schweinisch dir gegenüber, da darf das dann auch rauskommen. Dann ist es auch vielleicht gar nicht mehr so schlimm, wenn diese Freundschaft kaputt geht. Weil so einen Freund hätte ich auch nicht gern, der so mit Frauen umgeht. Ich schicke dann den anderen Freund mal zu dir. Ja, genau. Wenn du das dann nochmal sagst. Wann siehst du denn jetzt wieder deinen Freund, deinen Hauptfreund? Tja, das kann ich auch noch nicht so genau sagen, weil im Moment meide ich eigentlich auch gerne jeden Kontakt. Nein, du musst jetzt ganz schnell was arrangieren, dass ihr euch seht. Und du musst dem den Spiegel hinhalten und ihm das alles sagen, was du weißt. Und richtig, richtig loslegen. Und dann trenn dich von dem. Beim Leben seines Sohnes hat er das geschworen. Was ist das denn für ein Arsch? Ja. Danke. Mann. Also Tanja, dass du darüber weinst, kann ich gut verstehen. Zieh Konsequenzen und tu was. Mach ich. Radikal. Mhm. Viel Power. Ja, die habe ich eigentlich. Ja, das merke ich, also ein bisschen so im Hintergrund, in der Stimme. Tschüss, Tanja. Ja, alles klar, tschüss. Stefan ist am Apparat, 28 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen, Stefan, guten Abend. Zum letzten Mal geweint. Ja, und zwar war das am 16. Mai diesen Jahres. Mhm. Und da war ich in Las Vegas, mhm, und habe gerade Karaoke gesungen und habe von Frank Sinatra My Way gesungen. Was, du hast das gesungen? Ja. Wie, in Las Vegas? Ja. Bist du aufgetreten? Ja, bin ich aufgetreten. Wie bitte, wo bist du aufgetreten in Las Vegas? Es war ein Riviera Hotel, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, nee, ich kenn's nicht. Nein, vielleicht Casino und Hotel. Ja. Wie und warum trittst du in einem Hotel in Las Vegas auf? Ja, es war eine Karaoke-Veranstaltung. Ach, Karaoke? Ja. Du hast es so schnell gesprochen, ich kann es verstehen. Ja, und das war, also es war ein ganz trauriger Hintergrund. Also ich habe gerade von Frank Sinatra das My Way gesungen. Mhm. Und währenddessen lief CNN. Mhm. Und dann haben wir schon immer gedacht, wie gibt es das, dass immer nur Frank Sinatra läuft und so. Und dann habe ich gewusst, dass eigentlich Frank Sinatra gestorben ist. Und das hat mich, weil ich halt Frank Sinatra schon lange imitiere, mhm. Muss ich sagen, ist auch ein Teil irgendwie von mir gestorben. Mhm. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mich damals unheimlich getroffen, weil ich den Mann einfach verehre. Der hat so super Lieder gemacht und es war... Er ist gestorben, als du... Genau. Gesungen hast, das, dann wurden überall Blumen niedergelegt, den ganzen Strip entlang, weil das ist die Hauptmeile in Las Vegas. Das kenne ich ja, ja. Und da werden Blumen hingelegt und die ganzen Lichter ausgeschaltet. Er hat ja riesige Triumphe in Las Vegas gefeiert. Genau, das war ja total verbunden. Mhm. Und da habe ich wirklich geweint. Also das ist mir so nahe gegangen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Bist du denn generell ein großer Frank Sinatra-Fan oder war das gerade so in dieser emotionalen Situation ich für dich so? Ich imitiere Frank Sinatra. Du imitierst Frank Sinatra? Ja, also ich mache eigentlich relativ gut Frank Sinatra nach. Das ist dann gar nicht mehr Karaoke, ne? Das ist dann schon richtig eine kleine Kunst. Irgendwie. Ja, also das war ja damals, und da wollte ich dir eh nochmal danken und gleich noch Feedback zurückgeben, und zwar für dein T-Shirt, ich du mir geschickt hast. Ja, ich habe dir ein T-Shirt geschickt, 1650 Mark hat's gebracht. Ist das wahr? Heilpädagogisches Zentrum. Das freut mich wirklich. Ich hatte es in der Sendung an, wir haben beide miteinander geredet. Ganz genau, zum Schluss mal raus, ja. Ja, und dann habe ich dir versprochen, ich stifte das T-Shirt. Das war wirklich spitze, also das hat mich total gefreut. 1600 Mark. 1650 Mark. Mann, Heilpädagogisches Zentrum. Die Kinder werden es dir wahrscheinlich erst sehr stark danken. So ein teures T-Shirt hatte ich hier mal an. Ne? Ja. Wird ja ganz klein mit Hut. Ja, das war wirklich total super. Ja, schön. Aber das hat mich damals wirklich, das war für mich wirklich als wie ein Stück von mir gegangen. Ja, das kann ich gut verstehen. Wenn du jetzt sagst, du imitierst Frank Sinatra, ja. Das heißt ja nicht, dass du nur den Mund bewegst. Ne? Nein. Das heißt, du singst richtig Frank Sinatra. Besteht die Möglichkeit, dass du jetzt auch ohne Halbplayback mir ein bisschen und uns ein bisschen was vorführen könntest? Kein Problem. Ja, kein Problem. Ich singe dir am besten auch das Lied, was ich damals gesungen habe, das My Way. So ein etwas, nicht viel, ne? So eine kleine Kostprobe, ja, bitte. Also ich mach das jetzt einfach mal so. Ja? So. And now, the end is near, and so our face, the final curtain. My friends, I say it clear, I stage my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I travel each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Wir weinen alle. Ja, das habe ich damals auch gemacht. Stefan, du bist ja ein geborener, junger Frank Sinatra. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich mache deine Musik halt unheimlich gerne. Ja, ich auch. Ich mache das wirklich entweder, wenn ich Auftritte mache mit meiner Band. Eben, das war ja damals auch diese Veranstaltung, wo ich gemacht habe für dieses Heilpädagogische Zentrum, wo auch dieses Versteigerung damals stattgefunden hat. Oder ich mache das auch wirklich nicht, ich habe keine Mark bis jetzt verdient. Mhm. Also so eigentlich für immer für einen guten Zweck. Ja, und du tingelst dann auch so rum mit diesen Acts, mit den Frank Sinatra Acts. Ja, genau. Mhm. Was machst du im Hauptberuf? Ja, ich bin selbstständig. Du bist selbstständig, ne? Das ist ein Hobby. Geschäft. Ja. Und das soll auch dein Hobby bleiben? Ja, es soll auch mein Hobby bleiben. Du willst nicht die große Karriere machen? Nein, das interessiert mich gar nicht. Ja. Es ist lieber mehr zum Spaß und wenn dann sonst was Gutes bringen, das ist mir wesentlich wichtiger. Ach, weißt du, wo ich so richtig immer völlig ausflippe, ist bei New York, New York. Ja, das kann ich auch. Grandios. Ja, da braucht man ja wirklich das ganze Orchester zu, ne? Und ja, instrumentalisiert. Das ist schwieriger. Sonst klingt das doof. Ja, ist auf jeden Fall schwieriger, aber New York ist natürlich eine totale Spitzennummer. Wahnsinn. Aber Frank Sinatra, für Frank Sinatra war es die schlechteste Nummer von ihm. Er hat es auch nicht gerne gesungen. Nein, er hat es auch nicht gerne gesungen. Ja. Also er meint mehr diese My Way oder Sets Life oder Summer Wind. Ich weiß nicht, ob du die Nummern kennst. Ja, natürlich. Das ist natürlich alles Klassiker. Stefan, ich danke für den Anruf. Danke für das angenehme, für den Rücklauf bezüglich des T-Shirts. Ich möchte dir nochmal ganz herzlich danken und deinem Team ganz herzlich danken. Ja. Das hat so spitze geklappt, also ich hätte fast nicht geglaubt, wie das angekommen ist. Ja, wunderbar, dass es so gut geklappt hat. Hast du sogar Arabella Kiesbauer geschlagen. Und die habe ich auch ein Kleidungsstück bekommen. Und wie viel ist da ersteigert worden? 1430. Ja, na wunderbar. Ich danke dir für alles und wünsche dir viel Erfolg auch weiter mit dieser Frank Sinatra-Nummer. Vielen Dank und viel Glück für deine Sendung. Dankeschön, tschüss Stefan. Danke, tschüss. Florian, 17 Jahre alt. So, Miam. Ja. So, ja, also ich habe gerade ein bisschen genossen. Was hast du genossen? Die Gesangseinlage. Ach so. Also bei mir war es so, ich habe es letztes Mal gemeint, war letzten Donnerstag. Letzten Donnerstag? Und zwar hatte ich am Dienstag, war ich auf einem Konzert und hatte halt von dem Konzert ein Gehörtrauma. Und dann war ich am... Ein Gehörtrauma? Ja. Ist das sowas wie ein Gehörsturz oder wie? Nein, das ist halt einfach, dass du ein bisschen abgedämpfter hörst und die ganze Zeit so ein Pfeifen klingeln in den Ohren hast. Und dann war ich halt auch beim Arzt. Was war das für ein Konzert? Böse Onkel. Böse Onkel, aha. Ja, davon kriegt man manchmal ein Gehörtrauma. Ja, gut. Ja. Also, ja. Gut, diskutieren wir nicht über die Musik, das ist jetzt nicht das Thema. Nee, ich war ich beim Donnerstag beim Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Und der hat gemeint, es könnte für immer bleiben. Und darauf war ich am Abend so deprimiert drüber, weil wirklich er hat gemeint, dass ich jetzt im Moment langsam machen soll, mit Musik hören und mit, also mit lauten Krachen. Ich gehe sehr gerne ins Kino und so. Und für mich ist halt in dem Moment wirklich eine Welt zusammengebrochen, weil ich gedacht habe, Mensch, jetzt. Du hast gedacht, nie wieder böse Onkels. Oder nie mehr irgendwas, was ich so gerne mache. Und sofort kamen dir die Tränen. Genau. Und es war halt, weil immer das Klingeln im Ohr, weil ich lege mich auch gerne irgendwann mal hin, habe ein bisschen Ruhe. Und dann hast du halt konstant dieses. Das ist so ein bisschen wie Tinnitus, ne? Klingt das. Also, dass man in so einen permanenten Ton im Ohr hat, wie du das jetzt gerade beschreibst. Genau. Also, und es war halt, und jetzt ist es so. Mittlerweile schon wieder besser. Ich wollte gerade sagen, das war letzten Donnerstag, aber du klingst ja recht frisch wieder. Ja, ich habe mich mittlerweile erholt, weil halt beim Arzt sehr gemeint, es ist schon wieder sehr besser geworden. Also, es gibt doch noch Hoffnung. Also, das war so ein, ja, so eine Bestürzung über eventuelle über die Situation, weil ich mir auch in dem Moment wirklich Gedanken gemacht habe, wie es denn, ob ich jetzt den Rest des Lebens, wie lange es auch noch sein mag. Bist du selbst mitleidig? Mitleidig? Dass du dich selbst schnell bemitleidest? Ja. Das, ja. Ja, ein klares Ja. Ja, klar. Ja. Weinst du auch schon mal wegen anderer Leute oder weinst du immer nur um dich selbst? Nee, also ich habe wirklich lange nicht mehr geweint. Es war für mich in dem Moment wirklich so bestürzend alles, weil... Wo? Hast du geweint dann bei dem Arzt noch? Nee, das war zu Hause. Bei meinen Eltern, ich habe mich dann bei Mutter, also unten ins Wohnzimmer auf die Couch gesetzt und bin dann irgendwie in Tränen ausgebrochen. Es war wie ein Zusammenbruch praktisch. Und die Mutti hat dich getröstet? Nicht ganz, nein. Ist das peinlich, vor anderen Leuten zu weinen? In dem Moment war es überhaupt nicht peinlich. Es war für mich wirklich... Ich weiß, ich habe nicht groß darüber nachgedacht. Also normal würde ich sagen, es kommt auf den Moment an. Also Gott sei Dank, wir atmen auf. Du kannst wieder relativ gut hören. Ja. Willst du demnächst wieder in ein Konzert der Bösen Onkels gehen? Am Montag war eins in meiner Heimatstadt. Und ich war da aber nur im Vorraum, weil es war so laut. Und ich habe gesagt, nee, ich lass lieber, ich war mit meinem Bruder da. Geh doch mit so Stopfen ins Ohr. War ich, aber es war trotzdem zu laut. Trotzdem zu leise. Und da habe ich gedacht, ich lasse es lieber, bevor ich wirklich dann endgültig noch alles kaputt mache, ja, lasse ich es lieber. Eine gute Überlegung. Hoffentlich hält diese Einsicht auch an. Ich habe im Moment, also bei mir ist es so der Moment, dass ich überhaupt nichts laut anhabe, weil ich selber Angst habe, dass es noch schlimmer werden könnte. Also der Arzt hat gesagt, das finde ich sehr gut, dass es gleich diesen psychologischen Aspekt gibt, dass man nicht gleich wieder irgendwo hingeht und sich wieder dazu dröhnt, dann wirklich wieder ankommt bei ihm und sich beschwert, dass es nicht weggegangen ist. Und es sieht im Moment gut aus, war aber in dem Moment wirklich... Also, hoffentlich bleibt so und, und sei vorsichtig, Florian. Ich bin auf jeden Fall vorsichtig. Tschüss, Florian. Okay, tschüss. Jetzt ist Sören dran und Sören ist 22 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Sören, zum letzten Mal geweint. Ja, ich habe zum letzten Mal geweint, als mein Vater mitgeteilt hat, dass er die Familie verlassen würde. Wann hat er dir oder euch das mitgeteilt? Das ist jetzt ein gutes Jahr her. Das war so Mitte September letztes Jahr. Was heißt verlassen? Ja, er ist also, hat damals die Entscheidung gefällt, auszuziehen. Es war also schon ein bisschen länger klar, dass er eigentlich nicht mehr ganz so gut läuft. Aber diesen endgültigen Schritt, den hatten zumindest vier Kinder damals nicht so erwartet. Und das kam doch ziemlich überraschend. Hast du direkt auch angefangen zu weinen, als er das gesagt hat? Ja, ja, natürlich. Also, wir saßen da, mein Vater und meine Schwester und ich, und er teilte das also mit, da ging das direkt los, ja. Ich meine, das ist natürlich verständlich, Dennoch wundert es mich schon ein bisschen, dass dich das so sehr berührt hat. Du bist ja nun auch schon 22 Jahre alt und eigentlich auch schon so auf dem Abflug, ne, von zu Hause. Ja, ich war damals direkt auf dem Abflug. Ich hatte, ich weiß nicht genau wie viele Tage, es waren ungefähr 3 vorher meinen Mietvertrag unterzeichnet, hatte also beschlossen, zu Hause auszuziehen. Mhm. Und diese Situation wurde dann doch immer ungewöhnlicher, weil das ja nun kein so alltäglicher Prozess ist, dass man da bei seinen Eltern auszieht. Mhm. Und dann kam das dazu und dann wurde da also meine Mutter zu Hause allein gelassen mit meiner Schwester und meinem Bruder, der war nun bei diesem Gespräch nicht dabei, weil er noch um einiges jünger ist als ich. Wie hat der Vater auf dich reagiert, dass du geweint hast? Ja, er hat dann letztendlich auch angefangen zu weinen. Er hat dann auch hinterher gesagt, dass ihm diese Situation auch so nahe ging, dass er beinahe seine Pläne da über den Haufen geschmissen hätte und dann doch da geblieben wäre. Warst du eigentlich der Einzige, der geweint hat? Nee, meine Schwester auch. Die Schwester auch. Ja. Aber er ist bei der Entscheidung geblieben dann? Er ist bei der Entscheidung geblieben. Kannst du es letztendlich verstehen, jetzt auch so im Nachhinein, dass er sich so entschieden hat? Nee, verstehen kann ich das nicht. Ich hab zwar ein gutes Verhältnis nach wie vor zu ihm, aber Verständnis habe ich dafür nicht. Mhm. Er ist damals also wegen einer anderen Frau ausgezogen und die hat er durch seinen Beruf kennengelernt und in dem war er immerhin schon seit 20 Jahren tätig und es gab da mehrere Gelegenheiten für ihn und es war immer völlig außer Frage, dass er bei uns bleiben würde und er war völlig autark dagegen und das Vertrauensverhältnis war einfach so groß, dass ihr dann sehr überrascht wart. Ja, dass wir sehr überrascht und natürlich auch sehr enttäuscht waren davon, weil wir das nie für möglich gehalten hatten. Du bist aber jetzt auch draußen, ne? Auch ausgezogen. Ja, ja, ich wohne jetzt alleine. Ich habe dann damals zwar auch überlegt, ob ich diese Wohnung denn tatsächlich nehmen würde, aber ich bin dann auch ausgezogen und bin sicher, also, das ist auch richtig so. Das letzte Mal geweint, als der Vater die Familie verlassen hat, das hat Sören erzählt. Vielen Dank für deinen Anruf, Sören. Ja. Tschüss. Tschüss. 1.32 Uhr und 16 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Eine 33, 37 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das wird der Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian und unser Thema heute Nacht heißt, zum letzten Mal geweint habe ich als. Also wann habt ihr zum letzten Mal geweint? Wenn ihr mir davon erzählen möchtet, dann wählt ganz einfach diese Nummer hier 0180 5678 111 oder ihr könnt uns auch faxen unter 0180 5678 110 und wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können. Weiter geht es jetzt mit Stefanie und Stefanie ist 25 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen. Hallo Stefanie. Ja, wann hast du zum letzten Mal geweint? Ich weine seit 5 Tagen. Seit 5 Tagen? Warum? Ich habe seit 2 Monaten einen Freund, der in einer Diskothek arbeitet. Und ab und zu besuche ich diese Diskothek auch und es ist halt so, dass wir uns großartig nicht unterhalten, er möchte das nicht. Und ich sage ihm halt Hallo und auf Wiedersehen. Und ich war halt am Freitag auch wieder in dieser Diskothek und habe mich halt mit meinen Freunden unterhalten und bin halt in der Nähe von seinem Arbeitsplatz gesessen und konnte ihn beobachten. Und er hat sich längere Zeit, sehr lange Zeit mit einem anderen Mädchen unterhalten. Hat er dich denn überhaupt gesehen? Ja, natürlich hat er mich gesehen. Er hat auch wieder getrunken gehabt. Und wenn er halt getrunken hatte, dann hat er halt manche Sachen vergessen. Und ich bin halt dann daraufhin einen Kurzschluss gehabt und bin dann halt auf das Mädchen losgegangen und habe ihr einen Haaren gezogen. Daraufhin hat er mich zurückgeschubbt und hat gesagt, ich habe sofort die Diskothek zu verlassen. Er hat mir eine Frist gesetzt von 2 Minuten. Nach 2 Minuten war ich immer noch da. Ich habe versucht, irgendwie den Streit noch zu schlichten. Er hat mich nur angeschrien und dann habe ich halt mal die erste von ihm geschossen bekommen. Vor den ganzen Leuten. Er hat ja eine gescheuert. Ja. Dann bin ich weggerannt, bin nach Hause gefahren und habe hier in meiner Wohnung das Schloss ausgetauscht, weil ich ihn an dem Abend, besser gesagt an dem Morgen, wo er nach Hause käme, nicht mehr sehen wollte. Ach, er wäre sonst zu dir nach Hause gekommen? Ja, er wohnte, sag ich mal, er wohnte bei mir. Also jetzt nicht mit Mietvertrag oder so, er war halt einfach nur da, er hat halt praktisch hier gewohnt. Stefanie, mir ist diese Beziehung noch nicht richtig klar. Du sagst, ihr seid seit 2 Monaten zusammen. Er wohnt schon in deiner Wohnung. Ja, das hat sich so zugetragen. Wir haben uns kennengelernt und 2-3 Tage später war er halt hier und ist halt nicht mehr gegangen. Wie kam es denn überhaupt, oder wie kommt es denn überhaupt, dass du, wie du es gerade anfänglich erzählt hast, dass wenn du in die Diskothek gefahren bist, du in der Regel gar nicht so viel mit ihm geredet hast? Er wollte das nicht, aber darauf möchte ich jetzt eigentlich auch gar nicht raus. Es geht jetzt ganz einfach darum, dass er mich am Samstag dann hier versucht hat, die Tür einzutreten. Das hat er nicht geschafft, der Lärm hat mich gestört, ich habe ihm die Tür geöffnet und er hat mich brutal zusammengeschlagen. Danach haben wir uns einigermaßen wieder vertragen gehabt, aber ich habe dieses Angstgefühl gehabt, wenn ich in seine Nähe gekommen bin, fing ich an zu zittern. Wir haben uns dann so gut wie gar nicht gesehen und am Montagabend hat er wieder zugeschlagen. Er ist wieder zu dir in die Wohnung gekommen? Ja, er ist weiterhin hier geblieben. Er ist da geblieben? Ich wollte, dass er bleibt. Obwohl er dich vorher am Freitag, am Samstag zusammengeschlagen hat? Ja. Wolltest du, dass er da bleibt? Ja. Warum, Stefan? Gestern ist er verhaftet worden. Jetzt ist er im Gefängnis. Hast du ihn angezeigt? Nein. Wer denn? Er hat 2 Haftbefehle, gegen ihn sind 2 Haftbefehle ausgeschrieben gewesen. Und noch 4 weitere Delikte. Was für Delikte sind das? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass es eine schwere Körperverletzung war. Das andere weiß ich nicht. Na, da hast du dir einen angelacht. Sage ich das mal ganz salopp, Stefanie. Und es hat jemand aus meinem Bekanntenkreis angezeigt und ich muss am Sonntag gegen ihn aussagen und ich will nicht aussagen. Du willst nicht aussagen? Nein. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe gesagt, ich muss ihn vorher sehen. Ich weiß nicht, warum ich ihn vorher sehen muss. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, ich kann nicht gegen ihn aussagen. Versuche es bitte mir zu erklären. Was? Ich kann es niemandem erklären. Es muss irgendetwas in dir sein, was dich so blockiert, dass du nicht gegen ihn aussagen willst. Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Beschreibe mir bitte mal die erste Situation am Samstag. Du sagst, er ist eingebrochen in die Tür, hat die Tür aufgebrochen, eingetreten. Ja, es hat ihn mit Geld. Ich habe ihn dann aufgemacht, also die Tür ist kaputt, aber ich habe ihn dann zum Schluss aufgemacht. Er ist dann reingekommen und hat dich, wie du gerade selbst mir erzählt hast, brutal zusammengeschlagen. Ja. Was hat er gemacht genau? Wie ist er vorgegangen? Mit der Faust ins Gesicht, meinen Kopf gegen die Wand geschlagen, mich gewürgt, mir die Luft abgedrückt, mich gewürgt, mir ein blaues Auge verpasst. Ja, bist du zu Boden gestürzt? Auch ja. Er hat mich auch durch die ganze Wohnung getreten. Getreten? Wie lange dauerte diese ganze Prozedur? Ich habe das Ganze auf so einer Mikrokassette. Ich saß eigentlich im Bett und habe mir meine Mikrokassetten angehört, weil ich eine neue gebraucht habe für meinen Anrufbeantworter. Und ich habe das ganze Ding auf Kassette. Das lief zufälligerweise mit? Ja. Ich habe da drauf gedrückt. Es muss also der Kassette nach, muss es länger als halbe Stunde gewesen sein. Wie ging es danach weiter? Du warst dann völlig am Ende? Ich habe geheult und dann hat es irgendwann mal geklingelt, weil es meine Nachbarn mitbekommen haben. Und dann hat er mir den Mund zugehalten und hat gemeint, wenn ich jetzt einen Muck sack, dann dreht er mir die Kugel rum. Und dann? Ich habe halt gewinselt und dann hat er halt zugedrückt. Er hat zugedrückt? Und dann? irgendwann wieder losgelassen. Und hat gesagt, er bringt mich um, er bringt mich um, er bringt mich um. Aufgrund dessen, weil ich wahrscheinlich die Aktion mit der Frau gemacht habe, auf seinem Arbeitsplatz. Mhm. Er hat mir dann erzählt, von wegen, er hätte deswegen den Arbeitsplatz verloren, was sich mhm. später herausgestellt hat, dass es eine Lüge war. Mhm. Ist er dann abgehauen erstmal oder ist er dann direkt sogar in deiner Wohnung geblieben? Nein, er ist dann erstmal gegangen und ich habe ihn dann übers Handy angerufen, habe gefragt, ob er zurückkommt. Warum hast du das da gemacht? Weil ich mit ihm darüber reden wollte. Und hast du mit ihm dann darüber geredet, als er zurückkam? Nicht direkt. Er ist kein Mensch, mit dem man großartig mhm. reden kann. Er hat sich entschuldigt dafür. Mhm. Und ich habe ihn dann versucht, zwei Tage später nochmal darauf anzusprechen und daraufhin ist er dann wieder ausgerastet. Und was ist dann zwei Tage später genau passiert? Beschreibe es mir nochmal. Nicht mehr so krass. Er hat mir zwei, drei gescheuert und hat gemeint, mit dir kann man nicht reden, bei dir braucht man nur Schläge und dich kann man nur schlagen. Du tust mir innerlich weh und ich kann mich nur körperlich gegen dich wehren. Und er hat dich wieder geschlagen? Ja. Und das hat wieder lange gedauert? Vielleicht nicht, so lange nicht. Naja, nach, sagen wir 15 Minuten, eine Viertelstunde. Bist du verletzt auch? Hat er dich verletzt auch? Hast du irgendeinen Nasenbruch oder irgendwas? Ich hatte ein blaues Auge, mhm. das ist am Abklingen. Ich habe blaue Flecken am Arm. Ich höre auf dem rechten Ohr nichts mehr. Also, was heißt nichts mehr? Nicht mehr richtig. Weil und beim Schlucken tut mir die ganze Zeit die Kehle weh. Warst du beim Arzt? Nein. Stefanie, mir platzt der Kragen. Mir platzt der Kragen. Ich denke, was ist das für ein Mädchen, die sowas mit sich machen lässt? Und du traust dich nicht, gegen dieses Schwein auszusagen, der dich so behandelt? Da zögerst du noch eine einzige Sekunde? Er hat gesagt, er bringt mich um, wenn ich ihn anzeige. Und das Schlimme ist, er kommt ja irgendwann wieder raus. Jetzt ist er erstmal in Untersuchungshaft. Er ist gewalttätig seit 1988. Er hat eine dicke, fette Akte. Eine dicke, fette Akte von 1988 bis 93 und von 96 oder 97 bis einschließlich 98. Komplettes Programm. Wie alt ist er? 27. 27. Ist das dein Hauptgrund, dass du Angst hast? Oder ist da auch noch so etwas wie für dich gar nicht erklärbare Liebe im Spiel? Ich habe diesen Menschen geliebt. Ich habe ihn gesehen und ich habe gewusst, der ist es. Mhm. Wie empfindest du heute für ihn? Heute für ihn? Ich habe heute zum Beispiel Bilder abgeholt, die ich irgendwann mal von ihm gemacht habe, die letzten Tage. Er kommt mir ziemlich fremd vor. Ich habe mich gerade im Vorhin dabei ertappt, wie ich gerade einen halben Herzinfarkt gekriegt habe, wo ich nach Hause gekommen bin. Ich habe mich vor meinem eigenen Schatten erschrocken. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht erklären. Aber du sagst heute nicht mehr, ich liebe ihn. Es ist irgendwas noch da. Es ist irgendwas da, weil ich nicht glauben kann, dass ein Mensch so schlecht sein kann. Er ist so schlecht. Welche Beweise brauchst du denn noch, Stefanie? Weißt du, wenn du sagst, ich habe Angst vor dem, dann nehme ich das ernst. Das ist aber auch noch kein Grund, nicht auszusagen. Wenn du aber sagst, da ist noch ein Rest von Liebe, dann will ich hoffen, dass ich dir diesen Rest von Liebe in diesem Gespräch hier austreiben kann. Weil es völlig wahnsinnig ist, überhaupt von Liebe zu reden zu einem Menschen, zu einem Mann, der so etwas mit einem macht, mit dir, der so etwas mit dir gemacht hat. Der hat dich fast umgebracht, Mensch. Der hat dich behandelt wie die letzte Scheiße. So hat der dich behandelt. Und da sprichst du, denkst du auch noch hauchdünn an Liebe? Du musst den nur verachten. Du kannst ihn auch gerne hassen. Die großen Gefühle, die billige ich dir zu, aber keine Liebe. Ich kann nicht gegen ihn aushalten, ich habe jetzt große Angst. Wann ist der Termin nochmal? Am Sonntag. Am Sonntag? Mhm. Der kommt erst wieder am Sonntag. Und ich muss Sonntag bei dem kommen, Samstag oder Sonntag muss ich vorbeikommen. Bei der Polizei? Ja. Mhm. Hör auf, Stefanie. Also ich finde grundsätzlich, dass du aussagen musst, um diesen Mann letztendlich zu belasten und damit dieser Mann hinter Gitter gerät. Ich nehme aber deine Angst ernst. Er kommt so oder so ins Gefängnis, auch ohne mich. Aber die Strafe wird härter, wenn du aussagst. Ja. Ich nehme das sehr ernst, was du sagst. Auch deine Ängste nehme ich sehr ernst. Deswegen möchte ich zwei Dinge vorschlagen. Ich möchte gerne, Stefanie, dass du jetzt mit meiner Psychologin noch sprichst, mit Elke. Mhm. Und dann möchte ich, und das wird Elke dir auch vermitteln können, dass du dich mit dem Weißen Ring in Verbindung setzt. Das ist eine Institution, eine sehr gute Institution, die sich mit Leuten beschäftigt, die zum Beispiel auch in einer Situation sind, wie du es jetzt bist. Mhm. Dort gibt es auch Psychologen, mit denen man sehr ausführlich sprechen kann und auch über die Ängste und über Konsequenzen reden kann. Mhm. Ich finde, du musst auf jeden Fall jetzt was tun. Erstmal für dich auch. Ich weiß so langsam nicht mehr, wie ich selber heiße. Mhm. Ich würde dir zudem auch noch raten, mal ganz normal zum Arzt zu gehen, um das mit dem Ohr zu untersuchen und was deine Schluckbeschwerden betrifft. Mhm. Mädchen, das ist doch so ein Typ nicht wert, dass du dich so fertig machst seelisch. Kannst du das nachvollziehen, dass ich so hart über den urteile, nach dem, was du mir erzählt hast? Ja, irgendwo schon. Wie hast du denn früher über Männer gedacht, die Frauen so brutal behandeln? Nicht anders. Nicht anders als ich jetzt? Mhm. Bist du schon mal von einem Mann geschlagen worden? Ja. Von wem? Von meinem ersten Freund. Auch so schlimm? Mhm. Noch schlimmer? Ja. Und wie oft? Wir waren vor eine ziemlich lange Beziehung. Es war noch so diese Kinderphase-Beziehung von 12 bis 17. Was hat der mit dir gemacht? Krankenhaus. Krankenhaus reif geschlagen? Mhm. Welche Verletzungen hattest du? Ich lag im Koma. Bitte? Ich lag im Koma. Er hat mein Kind verloren. Hat sich damals jemand um dich gekümmert? Ich war 2 Jahre lang beim Psychiater. Hat das geholfen? Ja, drüber wegzukommen, mir das ganze Scheiße. Und ich habe mir geschworen, nie wieder ein Mann, der mich schlägt. Und ich habe mir auch geschworen, ich werde die Beziehung auch sofort beenden. Bloß bei ihm kann ich es nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich weiß nicht, was er mit mir in den letzten 2 Monaten gemacht hat. Du bist ihm richtig hörig, ne? Freunde und Bekannte sagen mir, vor 3-4 Monaten, wenn sie mich da gesehen haben oder so, und es hat dann mein letzter Beziehung oder so, wenn halt, ich habe mir nie was sagen lassen oder so, ich habe immer mein eigenes Ding gemacht. Und gestern Abend war ich bei einem Freund und habe ihm das erzählt und hat er gemeint, ich bin entsetzt. Mhm. Das ist Unterschied wie Tag und Nacht. Mhm. Die 2 Monate sind Welten. Er kennt mich überhaupt nicht. Mhm. Aber du hast schon ein paar Freunde, mit denen du auch darüber reden kannst. Ja, und die sagen mir alle das Gleiche. Mhm. Hast du das Gefühl, dass du gar nicht Herr deiner selbst bist im Moment? Überhaupt nicht. Mhm. Also die Vernunft würde gerne ganz anders handeln und entscheiden, als dein Gefühl dich irgendwo hinzieht. Ja. Mhm. Die Gefühle sind viel, viel stärker als meine Vernunft. Mhm. Was machst du vom Beruf? Ich arbeite in der Gastronomie. Ja. Gelingt dir das denn überhaupt im Moment noch, dass du arbeitest? Mein Chef steht voll hinter mir und sagt, ich soll momentan daheim bleiben. Weißt du das alles? Ja. Mhm. Stefanie, jetzt sag mir noch eins, als dein damaliger Freund dich Koma... Das war mein erster. Als der dich Koma-reif geschlagen hat, dass du im Koma lagst. Ja, ich bin dann im Kopf blöd aufgekommen, als er mich die Treppe runtergetreten hat. Hast du danach auch nochmal Kontakt mit dem gehabt? Nie wieder. Hm. Nie wieder. Hattest du zwischendurch auch mal eine Beziehung, die wirklich für dich schön war? Ja. meine ganzen anderen Beziehungen waren eigentlich soweit in Ordnung. Also ich finde, dass du dringend Hilfe brauchst. Nicht nur in der Entscheidung jetzt, wie du dich gegenüber der Polizei verhältst, sondern auch für dich ganz persönlich brauchst du Hilfe. Ich weiß, da habe ich angerufen. Und wir wollen gerne, Stefanie, was in unserer Macht steht, wir können dich ja nur beraten. Wir, das heißt jetzt meine Psychologin, die Elke Dymnaisky, wird jetzt mit dir reden. Und sie wird dir einige Hilfestellungen geben, da bin ich ganz sicher. Und vielleicht auch ein paar konkrete Tipps, was du direkt morgen machen kannst. Ja. Und sie wird dir die Telefonnummer vom Weißen Ring geben, dass du dich da, wenn du ein bisschen stabiler dich fühlst, auch noch hinwenden kannst. Mhm. Alles Gute. Ich danke dir. Tschüss, Stefanie. Tschüss. So, jetzt machen wir weiter. Mit Angelika. Und Angelika ist 38 Jahre alt. Ja, hallo Domion. Guten Morgen. Und zwar am 26.08. Da konnte ich das erste Mal wieder weinen, seit 18 Jahren. Am 26.08. 98? Ja. Nach so langer Zeit? Ja. Ich hatte damals mein kleines Kind weggegeben. Ja. Und was ist jetzt am 26.08. geschehen? Ich habe einen Brief gekriegt vom Jugendamt. Ja. Was stand in dem Brief? Dir geht das jetzt auch sehr ans Herz, ne? Hol mal tief Luft und... Ich habe mich dann mit ihm getroffen. Ich bin dann vorher noch ein bisschen in Urlaub. Alles dann habe ich mich noch mit ihm auf dem Jugendamt getroffen. Das geht um dein Kind? Ja. Das und er hat mich umarmt. Keine Vorwürfe, nichts. Du hast es damals, du hast den... Ist das ein Junge? Ja. Ja, du hast ihn damals abgegeben. Wie alt? Adoptionsfrei. Also direkt nach der Geburt? Nee, mit 6 Jahren. Mit 6 Jahren? Ja. Ja, ist also bei dir aufgewachsen, bis zu seinem 6. Lebensjahr? Ja. Ja, und wie kam es zu der Entscheidung, dass du ihn damals zur Adoption freigegeben durch hast? Durch die ganze Umstände. Mit Frauen hatte ich immer Probleme und so. Mit Frauen? Ja. Verstehe ich nicht. Ich bin lesbisch. Ja. Und er ist aus Versehen entstanden durch meine Dummheit. Mhm. Ja, aber... Das ist ja doch ein gravierender Schritt, wenn man ein Kind, das man 6 Jahre aufgezogen hat, weggibt. Ja. Erklär mir mal, das muss ja dann schon sehr schlimm um dich damals gestanden haben. Eigentlich nicht so um mich, mehr um ihn. Warum um ihn? Seelisch. Er hat sehr viel mitgemacht. Hast du ihn vernachlässigt? Nein, habe ich nicht. Und warum hat er so viel mitgemacht damals? Da hatte ich eine 4-jährige Beziehung. Mhm. Und es ging dann auseinander. Er hat drunter gelitten. Ich habe drunter gelitten. Mhm. Und also er hat unter unter den Beziehungskonflikten, die du mit einer Frau hattest, so stark gelitten, dass er Schaden davon genommen hat. Ja. Ist so ein bisschen schwer nachvollziehbar für mich. Da muss es ja Krieg bei euch gewesen sein damals zu Hause, dass so ein Kind... Erzähl mal, was ist denn da vorgefallen? Ja, es war ziemlich böse. Mhm. Also da hatte ich... Aber hast du dich denn da nicht schützend vor deinem Kind gestellt? Habe ich gemacht. Mhm. Sie hat beinahe einen Mord ausgeartet. Sie hat ihn geschlagen. Mhm. Ich bin dann dazwischen und dann... Also es war sehr, sehr schlimm. Hast du denn dieses Kind damals, du sagst, du bist lesbisch und es ist einfach durch einen Zufall entstanden, ein Umstand. Hast du dieses Kind angenommen damals und geliebt? Mit der Zeit. Am Anfang? Nicht gleich am Anfang, aber mit der Zeit. Warum nicht gleich am Anfang? Ja, ich habe ihn ja abgelehnt eigentlich, die Schwangerschaft und das Ganze. Und dann musste ich eigentlich erst lernen, Gefühle für ihn zu entwickeln. Mhm. War ja ein kleines Baby. Die Schwangerschaft ist aber nicht entstanden durch einen Gewaltakt. Nee. Nein, du hast also freiwillig mit einem Mann geschlafen. Ja. Mhm. Ja. Warum hast du mit einem Mann damals geschlafen, wenn du... Probieren. Mal probieren. Das bist du gleich schwanger geworden. Ja. Mhm. Wie lange hat es gedauert, bis du das Kind geliebt hast? So 3-4 Monate. Mhm. Und dann ist die Liebe jeden Tag ein Stückchen mehr gewachsen in mir. Und dann hast du ihn richtig akzeptiert als deinen Jungen. Ja. So, aber dann muss dir doch das Herz gebrochen sein, als du den kleinen Bengel mit 6 Jahren hast abgeben müssen. Hast du ihn abgeben müssen oder hast du es freiwillig gemacht? Ich habe es freiwillig gemacht. Du hast es beim Jugendamt wie begründet? Also ich habe erst, meine Mutter wollte ihn zur Pflege und es ging dann nicht durch ihren zweiten Mann. Mhm. Er hat ihn einfach nicht gewollt und so, habe ich ihn wieder rausgeholt. Das war ja dann schon wieder sehr negativ für den Kleinen. Natürlich, ja. Das Hin und Her. Ja. Und dann habe ich mich entschlossen, erst einmal Pflegeeltern. Mhm. Und dann haben die auf dem Jugendamt praktisch mich angebettelt, ich soll ihn doch zur Adoption freigeben. Meine Chance, wenn sowieso gestorben, ich hätte sowieso nichts mehr für ihn. Mhm. Und also überhaupt keine Rechte mehr. Und ich muss wirklich dazu sagen, ich kannte meine Rechte auch nicht. Mhm. Ich stand so unter dem Einfluss vom Jugendamt. Ja. Und ich habe das eben dann gemacht. Dann ist es dazu gekommen. Dann ja, hast aber du ich habe es nicht gern gemacht. Du hast es nicht gern gemacht, und dann war der Junge plötzlich von heute auf morgen weg. Ja. Und du wusstest gar nicht, wo er hinkam. Nein, nicht. Wie hast du dich denn da damals gefühlt, als der Kleine weg war? So zum Sterben. Mhm. Also. Hattest du, war die Frau da auch noch bei dir? Deine Freundin? Nein. Nee. Ich hatte jetzt, also meine Lebensgefährtin jetzt, die hat ein paar Wochen später dann erst kennengelernt. Angelika, jetzt hast du so viele Jahre nichts von ihm gehört. Gar nichts. Nee. Wie alt ist er jetzt? 23. Und nun kam am. Dann hast du gesagt, Mitte, Ende August, ne? Ja. Kam ein Brief vom Jugendamt. Ja. Was stand in dem Brief drin? Ihr Sohn Ricky möchte Sie gerne kennenlernen. Er hat aber keinen Groll gegen Sie. Mhm. Er ist nicht böse mit mir. Und ich habe dann auch auf dem Stadtjugendamt angerufen. Mhm. Stadtjugendamt Mannheim. Als du den Brief in der Hand hattest, ging der wahrscheinlich... Ich bin an der Briefkasse und ich muss dazu sagen, an diesem Tag hatte ich ein ganz komisches Gefühl. Mhm. Normal interessiert mich das nicht, was im Briefkasten ist. Da ich ja eigentlich mein Leben so ist okay, ne? Da bin ich an den Briefkasten, war ja Pflegedienst, Adoptivstelle. Und da habe ich einen Schock gekriegt. Als hätte mir jemand mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen. Wann hast du ihn denn dann gesehen, leibhaftig vor dir stehen gesehen? 2 Wochen später. Bei dir zu Hause? Nein, auf dem Stadtjugendamt. Auf dem Stadtjugendamt. Vor der Frau, vor der Sozialarbeiterin. Konntest du da überhaupt irgendwas sagen? Nein. Da hast du auch wieder geweint? Nein. Nein? Das habe ich hier gemacht. Hat er geweint? Ja. Aber auch nicht sehr viel. Und er nimmt dir nichts übel? Nein, gar nichts. Kein böses Wort. Er sagt nichts zu mir. Und das macht mich bald wahnsinnig. Weißt du, wenn er sagen würde, ach, du bist scheiße, was hast du gemacht mit mir? Du Drecksau oder irgendwas. Dann könnte ich mehr aus mir raus und ihm mehr erzählen. Habt ihr euch denn jetzt oft schon gesehen danach? Ich habe ihn dann am gleichen Tag mitgenommen. Da war noch im Café, hat mir von seinem Leben erzählt. Wohnt er denn bei dir in der Gegend? In Stuttgart. Bei dir in der Nähe? Ja. Ich wohne in Mannheim. Also, er wohnt in Stuttgart. Das ist nicht so weit weg. Er hat mir von seinem Leben erzählt, was sehr, sehr negativ ist und das tut mir sehr, sehr weh. Er hat kein gutes Leben. Angelika, ich meine, es ist ja wirklich ein wunderbarer Zug von diesem jungen Mann, dass er dir keine Vorwürfe macht. Manch einer würde es tun und vielleicht auch zu Recht. Ich kenne mir den Fall nicht genau. Ja. Dennoch, auch wenn er das nicht tut, sage ihm alles, was in deinem Herzen vorgeht. Lasse es alles raus. Nur so habt ihr beide eine Chance, vielleicht jetzt, nach all den Jahren, zueinander zu finden und ein gutes Verhältnis Mutter-Sohn zu bekommen. Mhm. Auch wenn er nicht böse auf dich ist, sag ihm alles. Erzähl ihm alles von damals. Erzähl ihm alles haarklein. Ich glaube, dass er sehr glücklich darüber sein wird, wenn er das erfährt. Und dir tut es gut. Und ich habe versucht, mit ihm zu reden, aber... so die erste Stunden, das war alles noch sehr aufgewühlt. Ja. Er hat auch mich zugelabert mit ganz schrecklichen Sachen. Mhm. Ihr müsst euch auch Zeit lassen. Guck mal, ihr habt so viele Jahre, die ihr euch erzählen müsst. Verlorene Jahre. Ja, aber ihr könnt ihr habt ja jetzt eine Chance. Die Jahre sind verloren, da kann man nichts mehr dran machen. Aber es gibt jetzt eine Zukunft. Das ist entscheidend. Du bist ja noch nicht alt. Ihr könnt ja noch viel gemeinsam erleben. Ja. Jetzt muss ich leider Schluss machen, Angelika. Die Sendung ist zu Ende. Ja. Dennoch eine schöne Geschichte. Dir und deinem Sohn alles Gute. Ja, tschüss, Angelika. Schön. Tschüss. Ich sage zu euch auch Tschüss. Wiederhören.